Marianne Couarin wusste schon früh, was sie werden wollte, Journalistin. Über ihre ersten Reportagen beim Darmstädter Echo kam sie nach Köln und wurde Redakteurin beim Kölner Stadtanzeiger, unterbrach aber die journalistische Laufbahn, um Jura zu studieren und zu erkennen, der Journalismus ist doch ihre Leidenschaft und ihre Aufgabe. Was dazu führte, dass sie sich besonders für Gerichtsprozesse interessierte und über einen längeren Zeitraum laufende Verfahren intensiv begleitete und ausführlich darüber berichtete. So über den FDP-Spendenskandal, bei dem der damalige Minister Graf Lambsdorff zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Sich intensiv mit einem Prozess zu befassen, machte ihr nicht nur Freunde, im Gegenteil. Es gab Bedrohungen, Mahnungen aus dem eigenen Haus samt Verleger, nicht so viel Zeit darauf zu verwenden. Sie aber hielt stand, unterstützt auch durch den Richter des Prozesses. Ich wollte seit meinem 12. Lebensjahr Journalistin werden. Ich hing wie ein Fan vor dem Radio, wenn ich Reportagen von Peter von Zahn hörte. Aus allen Teilen der Welt, und das fand ich so aufregend und habe davon geträumt. Und mir sagten meine Spielkameraden auf dem Dorf, das schaffst du nie. Aber ich habe mir vorgenommen, es doch zu machen. Und als ich das Abitur gemacht hatte, habe ich gleich volontiert, weil ich keine Lust hatte, damals zu studieren, obwohl ich die Noten gehabt hätte. Ich wollte gleich mitten ins Leben. Abenteuerlust war ein starkes Moment und natürlich Neugier. Die Grundvoraussetzung, um überhaupt Journalist zu werden, man muss neugierig sein auf alles, was geschieht. Neugierig auf Menschen und Situationen, die man erlebt. Und ja, Neugier war ein ganz großes, treibendes Moment. Ja, ich habe volontiert beim Darmstädter Echo und habe dort auch in der Lokalredaktion gearbeitet, mich dann zum Kölner Stadtanzeiger beworben und war dort in der Wochenendbeilage tätig, habe mich dann aber entschlossen, Jura zu studieren, weil ich mich häufiger anfing, für Prozesse zu interessieren, und habe dann in Köln 6 Semester Jura studiert, auch alle Scheine gemacht. Dann bin ich überraschenderweise Mutter geworden und habe überlegt, was ich nun machen sollte. Und habe dann mich entschieden, das Jurastudium zu lassen, weil damals auch es eine große Reform gab auf mehreren Rechtsgebieten und meine Kommilitonen auch erst 2 Jahre später das Examen gemacht haben. Und ich eigentlich wusste, dass ich auch nach dem Abschluss des Studiums zurück wollte in den Journalismus, weil das mich am meisten interessiert hatte. Die erste große Reportage, die mich umgetrieben hat, das war bei der Lokalberichterstattung, war das ein Zugunglück in der Nähe von Darmstadt. Und das war zum ersten Mal, wo ich einen Unglücksfall schildern musste und mit der Polizei und Feuerwehr und auch mit den Zeugen reden musste. Aber das war eigentlich nichts, was, wo man richtig recherchieren musste, da musste man ja nur abfragen. Ein Großteil meiner Arbeit als Journalist bestand in der Berichterstattung über Strafprozesse quer durch die Republik. Einer der wichtigsten war der gegen Otto Graf Lambsdorff, Eberhard von Brauchitsch und Hans Friedrichs im Verfahren wegen der Parteispendenaffäre für die FDP. Es war ein Prozess, der Einblick gab in die Gedankenwelt führender Politiker, wie sie versucht haben, am Gesetz vorbei Geld zu sammeln für die FDP. Der Prozess war deshalb auch interessant, wie die Angeklagten mit Hilfe sehr guter Anwälte doch es geschafft haben, mit einem blauen Auge davonzukommen. Herr Lambsdorff und Friedrichs haben Bewährungsstrafen gekriegt. Interessant waren auch die Aussagen von den Spendern, die auch nicht klar gemacht haben, dass sie versucht haben, die Politiker für ihre Zwecke zu gewinnen, für ihre Ziele. Der Prozess war auch deshalb interessant, wie hilflos auch eine Staatsanwaltschaft ist gegen eine, so die Elite der deutschen Strafverteidiger anzugehen, die alle Regeln der Kunst beherrschen und auch es geschafft haben, Journalisten zu beeinflussen. Journalisten tauchten nur an bestimmten Tagen auf, wenn die Verteidiger sie angerufen hatten und sie etwas vorbringen wollten, das die Angeklagten entlastet hat. An den ersten Tagen war es voll, danach ließ es nach. An einigen Verhandlungstagen saß ich mit dem DPA-Kollegen und dem Kollegen vom WDR alleine im Gerichtssaal. Und dann an bestimmten Tagen, wenn die Verteidigung wieder die Massen mobilisiert hatte, der Gerichtssaal voll war. Und dann, wenn die Verteidiger das vorgebracht hatten, was sie vorbringen wollten, sich die Journalisten alle wieder erhoben und ausmarschierten. Und der Staatsanwalt Ersfeld sagte einmal so schön, ach, jetzt werden die Kulissen ja wieder abgebaut. Und es war sehr interessant, wie so manches funktioniert. Es saßen in dem Prozess vor allen Dingen die Bonner Korrespondenten der großen Tageszeitungen, die auch immer mit den Politikern ja viel zu tun hatten im täglichen Geschäft und die auch sehr, meiner Ansicht nach, zum Teil sehr parteiisch berichtet haben. Es gab sehr interessante Verhandlungstage, in denen die Zeugen aussagten, zum Beispiel auch nichts mehr gewusst haben. Bundesaußenminister Genscher, der ja auch Vorsitzender der FDP war, erschien eines Tages und erzählte auch nur Eindeutige nach dem anderen. Will von nichts gewusst haben, sein Name war Hase. Und auch andere prominente Politiker, die als Zeugen aussagten, waren sich nicht schlecht genug, um einfach über Dinge hinwegzugehen und wollten nicht antworten. Ich erinnere mich an den Bundesgeschäftsführer der FDP, der eine Show abzog, indem er wirklich versuchte, das Gericht zum Wahnsinn zu bringen, indem er wirklich eine vorgeblich lustige Bemerkung nach der anderen zu machen, der auch nichts wissen wollte und der aber eigentlich sehr viel wissen musste. Fritz Flisser, der hat danach geheiratet und den Namen seiner Frau angenommen, der war nicht mehr als Fritz Flisser zu erkennen. Und dann gab es einen sehr guten Vorsitzenden, Richter Hans-Henning Buchholz, zufällig mein Gegenüber in der Coburger Straße in Bonn, wo wir gewohnt haben, der sich unheimlich gut vorbereitet hatte, der morgens immer zum Gericht zu Fuß ging oder mit dem Fahrrad fuhr und dann über der Elite der FDP und dem großen Manager Eberhard von Brauchitsch zu Gericht saß. Er hat das Verfahren vorbildlich geführt. Das hat ja auch standgehalten bis zum Bundesgerichtshof. Es gibt ja auch viele Richter. In anderen Verfahren habe ich das erlebt, die sich von Angeklagten beeindrucken lassen. Hans-Henning Buchholz, der vorsitzende Richter in dem Strafverfahren, hat sich nicht beeindrucken lassen von der Prominenz der Angeklagten. Anders als zum Beispiel der Richter in Bochum beim Fall Zumwinkel. Da hatte man gemerkt, dass er doch sehr viel Respekt dem Angeklagten entgegenbrachte. Vor allen Dingen Graf Lambsdorff, der mit dem Verleger des Kölner Stadtanzeigers ja befreundet war, hat sich beschwert. Der Verleger rief dann den Chefredakteur an und der Chefredakteur fragte mich, ob ich nicht etwas die Berichterstattung einschränken könnte. Man müsste doch nicht jeden Tag berichten und ich müsste ja auch nicht jeden Tag hin. Und da habe ich gesagt, dass ich den Prozess entweder ganz oder gar nicht mache, weil mir sonst was entgeht. Und ich fand, das ist meine Chronistenpflicht, immer da zu sein, auch wenn mal ein Tag etwas langweiliger war. Ich war von 125 Verhandlungstagen an 123 anwesend gewesen. Und an einem Tag, an dem ich nicht da war, drehte sich der Richter zum Zuschauerraum und sagte, heute ist sie ja auch nicht da, da können wir ja die Einkommen der Angeklagten feststellen, wegen der Höhe der Strafe. Das war ironisch gemeint. Aber am nächsten Tag kriegte ich von drei verschiedenen Leuten, unter anderem einen von der Richterbank, einen von einem Staatsanwalt und einen Zettel von einem Verteidiger, wo sie mir aufgeschrieben hatten, was die Angeklagten angegeben hatten. Das fand ich schon sehr witzig, dass von allen drei Seiten ich das bekommen habe. Ja, einer der interessantesten Prozesse für mich war das Verfahren über den Brandanschlag von Solingen im Mai 1993, bei der rechtsradikale Jugendliche das Haus der türkischen Familie Genç angezündet hatten, bei dem mehrere Menschen verbrannten. Der Prozess war deshalb sehr aufwühlend, weil die Familie Genç im Prozess beteiligt war. Sie saßen neben Anwälten und verfolgten das Verfahren, in dem die Jugendlichen alles bestritten und versuchten, die Schuld auf Unbekannte abzuwälzen. Was sie dort als Angeklagte der Familie anboten, war zum Teil erschütternd. Mit einer Kaltschnäuzigkeit ohnegleichen versuchten sie, den Tatabend anders zu schildern. Sie versuchten, irgendwelche neuen Wendungen zu geben, und sie waren die Unschuldslämmer, die zu Unrecht beschuldigt wurden. Sie haben Lügengeschichten aufgetischt. Der älteste Angeklagte hatte die Tat gestanden, dann aber während des Verfahrens, ich nehme an, auf Rat seines Anwalts, erzählt, dass er ein falsches Geständnis abgelegt hatte, um noch mehr Verwirrung zu stiften. Denn es hatten sich von außen mehrere eingemischt in das Verfahren. Und es meldeten sich Menschen zu Wort, die glaubten, etwas darüber zu wissen, um noch mehr Verwirrung zu stiften. Es waren ganz unterschiedliche Leute, die sich zu Wort meldeten, unter anderem ein Geistlicher, der aus welchen Gründen auch immer glaubte zu wissen, dass die Angeklagten es nicht gewesen sein konnten. Es gab 125 Verhandlungstage, weil nach am 100. Verhandlungstag plötzlich dieser Brief kam aus Hamburg, wo die eine Anwältin behauptete, es seien Türken gewesen, die ihre Landsleute in Brand gesteckt hatten, was sich als haltlos erwiesen hat. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, warum es über diese Anwältin gelaufen ist. Sie hatte nur wiedergegeben, was angeblich ein Türke ihr berichtet hatte. Und das Gericht konnte nicht an diesem Brief vorbei. Und das war am 100. Verhandlungstag gewesen, als eigentlich schon das Gericht zu einer Entscheidung gekommen war. Dann wurden wieder neue Zeugen gehört. Es stellte sich aber dann heraus, dass die ganzen Behauptungen nicht stimmten. Dann trat auch noch ein Polizeibeamter auf, der auch plötzlich von Zweifeln geplagt war, ob nicht da die Falschen auf der Anklagebank saßen oder nicht. Es war ein verwirrendes Verfahren. Für mich war das Erstaunliche, wie sehr Eltern sich mit den Lügengeschichten ihrer Kinder identifizieren konnten und sie auch versuchten, in Schutz zu nehmen. Es gab genug Hinweise, dass sie sich im rechten Milieu bewegten. Es gab Hinweise, dass sie Ausländer hassten. Und es gab so viele Hinweise darauf, wie ihnen die Kinder entglitten sind. Und dass zum Beispiel aber ein Arztehepaar nicht bemerkt, wohin ihr Sohn wandelt, das hat mich sehr erschüttert. Eine Mutter des einen Angeklagten ist in RTL aufgetreten und hat Sachen erzählt. Vor Gericht hat sie die Aussage verweigert. So etwas kann man eigentlich nicht machen. Das, was sie vor RTL ausgesagt hat, konnte das Gericht natürlich auch nicht verwerten. Dann gab es immer wieder Versuche, Journalisten zu beeinflussen, indem die Verwandten oder aus dem Familienumkreis mit ihnen gesprochen haben und ihnen irgendwelche Geschichten erzählt haben. Es gab zum Beispiel einen sehr seriösen Korrespondenten, ansonsten sehr seriösen Korrespondenten aus Düsseldorf, der für mehrere Zeitungen arbeitet, der da auch drauf reingefallen ist und dann auch eine sehr merkwürdige Geschichte publiziert hat. Daraufhin kamen wieder andere. Es war unwahrscheinlich schwierig für das Gericht, zwischen den nicht zu beweisenden Behauptungen und den Aussagen und den von seriösen Zeugen da herauszufinden, was nun der Wahrheit am nächsten kam. Es war eine sehr schwierige Wahrheitssuche. Ich habe während des Prozesses nur einen Brief bekommen von einem Rassisten, der mir einen kleinen Brandbrief geschrieben hatte und in diesem war als Beilage ein kleiner Sprengstoff drin, eine Drohung, ja. Und ich kriegte auch einige anonyme Anrufe, bei denen ich beschimpft wurde wegen der Berichterstattung. Aufgrund meines Namens, Coirin, meines französischen Namens, beschimpfte mich auch ein Anrufer, ich sei ja auch Ausländerin und das sei ja ganz klar. Dann auch diese ganzen Bedrohungen, die ausgesprochen wurden gegen Zeugen, die wirklich was gesehen hatten. Und auch die Berichterstattung hat mich zum Teil auch sehr erschüttert, weil es auch unter Journalisten Zweifel gab, ob da die Richtigen auf der Anklagebank sitzen. Ich muss sagen, ich habe nie einen Hauch von Zweifel gehabt. Aufgrund des Weges, den die jungen Leute genommen haben, der Richter ist den Weg auch abgeschritten, um nachzuprüfen, ob das so stimmen kann. Und am Ende dieses Abends war ja der Hauptinitiator des Anschlags erst auf diese Gruppe gestoßen. Und die hatten sonst miteinander gar nichts zu tun. Es war erstaunlich, wie so ein böser Kerl drei halb betrunkene junge Leute mitreißen kann, der auch das Benzin besorgt hatte und der auch sich gepriesen hat, also selbst gelobt hatte mal für seinen Hass auf Ausländer und wo wirklich alles falsch gelaufen ist, wo auch die Mutter lebte zeitweise mit einem Rechtsradikalen zusammen, weiß nicht, wie groß da der Einfluss war, aber insgesamt war das ein sehr erschütternder Prozess, auch durch die vielen Einflussnahmeversuche von außen auf das Verfahren. Die Familienmitglieder der Opfer waren sehr unter Druck durch das Verfahren. Frau Gensch saß immer mit dem Rücken zu den Angeklagten. Sie wollte einfach nicht hingucken. Sie spricht ja wenig Deutsch. Sie hatten Dolmetscher, die ihnen das immer übersetzt haben. Sie ist eine bewundernswerte Frau, die ja versucht hat, auch in Solingen einiges zu bewegen. Es gab ja Veranstaltungen, Proteste, Gedenkveranstaltungen, in denen sie eine große Rolle spielte, wo sie bemerkenswerte Reden gehalten hat und den anderen Leuten wieder die Hand ausgestreckt hat zur Versöhnung gegen diesen unglaublichen Hass. Es gab aber in Solingen ja immer ein Nest von Neonazis, immer, die sich auch getroffen haben. Es gab auch stadtbekannte Neonazis. Und dann gab es diesen Club, in dem die sich auch getroffen haben. Das war ein Sportclub. Der Leiter dieses Clubs war ein Informant für das Landesamt für Verfassungsschutz. Das kam im Prozess raus, weil der Landesinnenminister das preisgegeben hat in einem Hintergrundjournalistengespräch. Herbert Schnurr hatte das bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob man diesem Mann, der in der rechten Szene sich gut auskannte, Unrecht getan hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat auch entscheidende Hinweise auf die Täter geliefert. Ohne ihn hätte man sie vielleicht nie gefasst. Also es gab da so viele Stränge, die man auch nicht immer bis zur Quelle verfolgen konnte. Von dem, was da immer hochkam, was wieder noch auf einen Nebenzweig führte, was wieder zur Reinwaschung der Angeklagten dienen sollte, was Angriffe aufs Gericht bedeutete. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel der Sohn des Richters, der Arzt ist, in Solingen keine Stelle angenommen hat, weil er Angst hatte, dass der Beruf seines Vaters ihm schaden könnte. Ich fand die Verurteilung richtig, 3x10 Jahre für die jugendlichen Straftäter und 1x waren, glaube ich, 18 Jahre für den Erwachsenen. Und die Jugendlichen, da gab es kein anderes Strafmaß. Ich hoffe, dass sie in der Haft zur Besinnung gekommen sind. Von dem einen kann man das nicht sagen. Der Anführer war, der ist gleich nach seiner Entlassung wieder straffällig geworden. Es war ein grauseliges Verfahren. Ich habe sowas nicht nochmal erlebt und ich war auch richtig K.O. nach jedem Verhandlungstag. Eine Gerichtsreporterin unter Druck, die Journalistin Marianne Coirin, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Ingo Zander. Nächsten Sonntag an dieser Stelle, wenn auf dem Nürburgring die Motoren dröhnen, die erlebten Geschichten von Erich Bitter, der erst Radrennen, dann Autorennen fuhr und schließlich seine eigenen Autos baute. Erich Bitter aus Ennepetal, zu hören in einer Woche an dieser Stelle um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.